beim nächsten Stück geht es um eine Popgruppe, also ein Stück für unsere Popfreunde unter uns, Hello, für unsere Popfreunde, und zwar um eine Gruppe, deren Mitglieder sich während des Vortrags auf der Bühne fortwährend tief in der Nase bohren. Die Gruppe heißt Die Popel. Oh, eingeweiht.